ARD. Per Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Zweiter Teil: Roboter und Doppelkopf. Regie: Ernst Wendt. Weit in den unerforschten Einöden des gänzlich aus der Mode gekommenen Ausläufers des westlichen Spiralarms der Galaxis leuchtet unbeachtet eine kleine gelbe Sonne. Um sie kreist in einer Entfernung von ungefähr 90 Millionen Meilen ein absolut unbedeutender kleiner blaugrüner Planet, dessen vom Affen stammende Lebensformen so erstaunlich primitiv sind, dass sie Digitaluhren immer noch für eine unwahrscheinlich tolle Erfindung halten. Dieser Planet hat, oder besser gesagt, hatte, ein Problem. Die meisten seiner Bewohner waren fast immer unglücklich. Zur Lösung dieses Problems wurden viele Vorschläge gemacht. Aber die betrafen meistens das Hin und Her kleiner blauer Papierscheinchen. Und das ist einfach drollig, weil es im Großen und Ganzen ja nicht die kleinen blauen Scheinchen waren, die sich unglücklich fühlten. Und so blieb das Problem bestehen. Vielen Leuten ging es schlecht, den meisten sogar miserabel, selbst denen mit Digitaluhren. Viele kamen mehr und mehr zu der Überzeugung, einen großen Fehler gemacht zu haben, als sie von den Bäumen heruntergekommen waren. Und einige meinten, schon die Bäume seien ein Holzweg gewesen. Die Ozeane hätte man niemals verlassen dürfen. Und dann, fast 2000 Jahre, nachdem ein Mann an einen Baumstamm genagelt worden war, weil er gesagt hatte, wie fantastisch er sich das vorstelle, wenn die Leute zur Abwechslung mal nett zueinander wären, kam ein Mädchen, das ganz allein in einem kleinen Café in Rickmansworth saß, auf den Trichter, was die ganze Zeit so schief gelaufen war. Und sie wusste endlich, wie die Welt gut und glücklich werden könne. Diesmal hatte sie sich nicht getäuscht. Es würde funktionieren und niemand würde dafür an irgendwas genagelt werden. Nur wurde traurigerweise, ehe sie ans Telefon gehen und jemandem davon erzählen konnte, die Erde völlig unerwartet gesprengt, um einer neuen Hyperraum-Umgehungsstraße Platz zu machen. Und so ging auch ihre Idee für immer verloren. Arthur Dent, den wir bereits als sanftmütigen, aber wissensdurstigen Einwohner des Weilandstädtchens Cottington kennengelernt haben, ist unterdessen dem irdischen Desaster entkommen. Die überraschende, lebensrettende Flucht gelang mit Hilfe eines Freundes, von dem sich ebenfalls völlig unerwartet herausstellte, dass er von einem kleinen Planeten irgendwo in der Nähe der Beteigeuze stammt. Er trägt den seltsamen Namen Ford Prefect und versucht im Augenblick zusammen mit Arthur Dent entsetzliche Schwierigkeiten mit dem Kommandanten eines Vogon-Raumschiffs zu meistern. So, ihr Erdlinge, ich stelle euch jetzt vor eine ganz einfache Wahl. Denkt genau nach, denn ihr habt euer Leben selbst in der Hand. Entscheidet euch jetzt, Entweder ihr sterbt im luftleeren Raum. Oder ihr sagt mir, wie euch mein Gedicht gefallen hat. Ich fand's gut. Schön. Der Oberwogon hatte, wie wir wissen, den beiden blinden Passagieren Arthur Dent und Ford Prefect angedroht, sie aus seinem Raumschiff ins luftleere All zu stoßen. Es sei denn, sie hörten sich eine seiner eigenen Dichtungen an. Und so lautete dieses einzigartige Poem. Zerfrettelter Grunzwanzeln, dein Harngedränge ist für mich wie Schnatterfleck auf Bienenstich. Grupp, ich beschwöre dich, mein punzig Turteldrom, und drängelreif ich mich mit kränklen Bindelwörtern. Sonst werde ich rändern deine Gobberwarzen mit meinem Börgelkranze. Wart's nur ab. Oh ja, ich fand zum Beispiel die metaphysische Bildsprache irgendwie sehr wirkungsvoll. Ja. Oh, und auch die interessanten rhythmischen Erfindungen, die sich scheinbar im Gegensatz befinden zum... Zum Surrealismus der Grundmetapher, der... Humanität, der... Vogonität. Der Vogonität, pardon. Der mitfühlenden Dichterseele, der es mittels der Versstruktur gelingt, dieses zu sublimieren, jenes zu transzendieren. Und die fundamentalen Dichotomien miteinander zu verbinden, sodass man einen tiefen und nachhaltigen Einblick in alles erhält, worum es in dem Gedicht geht. Gut gemacht, Arthur, wirklich gut. Ihr wollt also damit sagen, dass ich Gedichte schreibe, weil ich mich hinter meinem erbärmlichen, teilnahmslosen und hartherzigen Äußeren einfach nach Liebe sehne. Habe ich recht? Naja, ich meine, ja, sehnen wir uns nicht alle tief in uns, nicht wahr? Nein. Ihr irrt euch vollkommen. Ich schreibe Gedichte nur, um auf mein erbärmliches, teilnahmsloses und hartherziges Äußeres ausdrücklich hinzuweisen. Auf der Stelle lasse ich euch aus dem Raumschiff werfen. Wache! Bring die Gefangenen zur Schleuse 3 und schmeiß sie raus. Widerstand ist zwecklos! Sie können uns doch nicht einfach in den Weltraum werfen lassen. Wir schreiben immerhin gerade ein Buch. Widerstand ist zwecklos! Ich will nicht ausgerechnet jetzt sterben. Ich habe immer noch Kopfschmerzen. Widerstand ist zwecklos! Das könnt ihr doch nicht machen. Warum denn nicht, ihr Kümmerlinge? Was heißt hier, warum denn nicht, warum denn nicht? Muss es denn für alles einen Grund geben? Warum machen Sie denn nicht mal was ganz Verrücktes und lassen uns laufen? Los, lassen Sie mal Fünfe gerade sein, machen Sie sich selbst eine Freude. Im Gegensatz zum Surrealismus der Grundmetapher. Pfui, Deibel. Der Tod ist noch zu gut für Sie. Na, fabelhaft, einfach fantastisch. Au, lass mich los, du Scheusal. Mach dir keine Sorge, mir fällt schon was ein. Widerstand ist zwecklos. Sag doch nicht sowas. Wie soll man sich denn seine positive Einstellung bewahren, wenn du solche Sachen sagst? Oh, großer Gott, du Quatsch von positiver Einstellung. Dabei ist dir heute noch nicht mal dein Planet kaputt gemacht worden. Als ich heute Morgen aufwachte, dachte ich, ich hätte einen schönen, ruhigen Tag vor mir, könnte ein bisschen lesen, den Hund bürsten. Und jetzt ist es gerade so eben 4 Uhr nachmittags vorbei und da werde ich bereits aus einem fremden Raumschiff geworfen und das auch noch 5 Minuten Lichtjahre von den verpuffeten Überresten der Erde entfernt. Ist ja gut, bloß keine Panik. Oh, wer hat denn was von Panik gesagt? Das ist doch bloß der Kulturschock. Wart's ab, bis ich mich mit der Situation befreundet habe und weiß, wo es lang geht. Dann fange ich an, Panik zu kriegen. Arthur, langsam wirst du hysterisch. Würdest du mal bitte deine Klappe halten? Widerstand ist zwecklos. Und du kannst die Klappe genauso halten. Widerstand ist zwecklos. Ach, hör doch auf. Macht dir sowas denn wirklich Spaß? Wie? Wie Meinst du das? Ich meine, macht dich das so richtig zufrieden? Rumstampfen, rumbrüllen und Leute aus Raumschiffen schmeißen? Also, die Arbeitszeit finde ich okay. Das ist ja wohl das Wenigste. Ford, was soll das denn? Och, ich interessiere mich eben für meine Umgebung, wenn du nichts dagegen hast. So, die Arbeitszeit findest du also ganz okay? Tja, aber jetzt, wo du mich darauf bringst, finde ich sie manchmal ziemlich mies. Nur das Brüllen mag ich zum Teil ganz gern. Widerstand! Klar, ja. Das kannst du prima, ich weiß. Aber wenn du das meiste ziemlich mies findest, warum tust du es dann? Was ist es denn, die Mädchen? Das Leder? Kommst du dir besonders männlich vor? Oder meinst du, es ist interessant genug, um mit der täglichen Langeweile fertig zu werden? Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache es halt einfach so. Meine Tante sagt, Raumschiffwache wäre ein prima Beruf für einen jungen Vogon. Verstehst du? Mhm. Die Uniform, der schicke Gürtel für den Betäubungsstrahler, die erholsame Langeweile. Oh Mann, der Kerl wirkt nicht wirklich bald. Okay, aber versuch doch mal, seine Probleme zu verstehen. Versetz dich doch mal in diesen armen Kerl. Seine ganze Lebensaufgabe besteht darin, rumzutrampeln und Leute aus Raumschiffen zu schmeißen. Und rumzubrüllen. Und rumzubrüllen, klar. Und er weiß nicht mal, warum er es tut. Traurig. Ja, wenn du es so hinstellst, nehme ich an. Lieber Mann. Na schön. Und was ist dann die Alternative? Ja, damit aufhören natürlich. Sag ihnen, du machst einfach nicht mehr mit. Aha. Naja, das hört sich aber nicht sehr toll an. Nun mal langsam. Das ist doch erst der Anfang. Da hängt viel mehr dran, als du denkst. Nein, ich meine, wenn's euch sowieso gleich ist, steck ich euch eben in die Druckschleuse da und brüll noch woanders ein bisschen weiter. Also komm, hör mal zu. Aufhören! Warte mal, ich muss dir noch von der Musik und der Kunst und so weiter erzählen. Widerstand ist zwecklos! Seht mal, wenn ich weitermache, kann ich eventuell Oberbrülloffizier werden. Freie Stellen für Nicht-Brüll-Offiziere, die keine Leute rumschubsen, gibt's normalerweise kaum. Und darum meine ich, ich bleib am besten bei dem, was ich kann. Vielen Dank für euer Interesse. Macht's gut! Halt! Nicht doch! Nein! Hör doch mal, es gibt noch so vieles, von dem du nichts weißt. Hier, wie ist es zum Beispiel damit? Da-da-da-dumm! Berührt dich das nicht irgendwo? Tschüss! Ich werde meiner Tante von euch erzählen! Ich dachte, es wäre was aus ihm zu machen. Jetzt sitzen wir in der Tinte. Ja. Ja. Stimmt. Wolltest du dir nicht was einfallen lassen? Ja, klar. Aber dazu müssten wir leider auf der anderen Seite dieser luftdichten Luke sein, die sich eben hinter uns geschlossen hat. Was passiert jetzt? Die Luke vor uns wird sich gleich automatisch öffnen. Wir sausen in den Weltraum und ersticken in ungefähr 30 Sekunden. Das wär's dann also. Wir sterben. Ja. Es sei denn... Nein. Warte mal, was ist denn das da für ein Schalter? Was, wo denn? Nein, ich habe nur einen Witz gemacht. Wir müssen sterben. Weißt du, in Augenblicken wie jetzt, wo ich mit einem Mann von Betelgeuse in einer vogonischen Druckschleuse gefangen sitze und jeden Moment tief im Weltraum an Erstickung sterben muss, Da wünsche ich mir wirklich, ich hätte auf meine Mutter gehört, als ich noch klein war. Wieso? Was hat sie dir denn gesagt? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht zugehört. Oh, schrecklich. Der Reiseführer per Anhalter ins All ist in der Tat ein hochinteressantes Buch. Schon die Einleitung gibt einen ersten Eindruck von seiner Brillanz und Präzision. Der Weltraum, heißt es da, ist groß. Verdammt groß. Man kann sich nicht vorstellen, wie groß, wie gigantisch, wie wahnsinnig riesig dieser Weltraum ist. Der Weg ins Büro mag einem schon wie eine Ewigkeit vorkommen, aber verglichen mit den Entfernungen im Weltraum ist das einfach ein Klacks. Folglich, aber hier können wir getrost abbrechen. Denn etwas weiter wird das Buch inhaltlich und stilistisch noch überzeugender. Zitieren wir also aus einem späteren Abschnitt. Bei Biotypen, Vulgo, Lebewesen, die aus einem Raumschiff geworfen werden, tritt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Erstickungstod ein. Da der Weltraum nun, siehe oben, so unermesslich groß ist, stehen die Chancen, innerhalb dieser wenigen Minuten von einem Raumfahrzeug aufgelesen zu werden, 1 zu 2 hoch 267.709 in Zahlen 267709. Per Zufall deckt sich diese Kombination mit der Telefonnummer einer Wohnung in Islington, wo unser Arthur einmal auf einer wirklich duften Party einem wirklich reizenden Mädchen begegnete, an das er einfach nicht rankam. Dem Planeten Erde, das liebe Islington, diese Wohnung und das Telefon gibt es zwar inzwischen nicht mehr, aber gerade deshalb ist die Vorstellung tröstlich, dass letzten Endes doch eins ins andere greift. Ford und Arthur werden ja 29 Sekunden nach dem unfreiwilligen Verlassen des Raumschiffs tatsächlich gerettet. Ja. Bist du? Ja. Ich hab dir doch gesagt. Ich lasse mir was einfallen. Oh, natürlich. Fantastische Idee von mir. Ein vorbeifliegendes Raumschiff zu finden und sich von ihm retten zu lassen. Na, komm, komm. Die Chancen standen doch astronomisch schlecht. Nörgel nicht rum. Es hat geklappt. Aber wo sind wir eigentlich? Tja, ich möchte es ja eigentlich nicht sagen, aber es sieht aus wie die Strandpromenade in South End. Lieber Himmel, da bin ich aber erleichtert, dass du das sagst. Wieso? Weil ich dachte, ich würde verrückt. Vielleicht sind wir doch nicht gerettet worden. Vielleicht sind wir tot. Was soll das heißen? Als ich noch klein war, hatte ich immer diesen Albtraum vom Sterben. Ich träumte, alle meine Schulfreunde kämen in den Himmel oder in die Hölle. Und ich... Ich käme nach Southend. Dann lag ich die ganze Nacht wach und heulte. Vielleicht fragen wir besser jemand, was hier los ist. Vielleicht den Mann da drüben. Den da? Mit den fünf Köpfen, der die Wand aufkrabbelt? Ja. Hallo, hier spricht das Telefon. Verzeihung, Sir. Ich stelle schon wieder fest, dass Sie meine Katze rasiert haben. Verzeihung? Sie erinnern mich an einen saftigen Korno, den ich mal gegessen habe. Weißt du? Und der war so zäh. Wenn das hier South End ist, dann ist da aber was sehr komisch dran. Du meinst, dass das Meer feststeht wie ein Felsen und die Häuser auf- und abschaukelt? Ja, das kam mir auch schon komisch vor. Da kommt ja jemand mit den Drinks. Flitz los, Arthur. Ein Schuhgeschäft voller Melonen ist hinter uns her. Ich kann nicht. Lauf! Ich bin müde. Ich habe keine Puste mehr. Und meine Beine sind ab, siehst du? Und das Schuhgeschäft ist sowieso stehen geblieben und unterhält sich mit einem Molch über seine neue Krähe. Also, ich setze mich jetzt jedenfalls hin, oder? Schwer zu entscheiden ohne Beine. Was ist denn das? Klingt wie eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hey, könnte das nicht heißen? Was? Ich weiß es nicht genau, aber das könnte heißen, wir sind wirklich in irgend sowas wie ein Raumschiff. South End löst sich auf. Die Sterne wirbeln herum. Eine Dunstglocke. Schnee. Meine Beine wandern in den Sonnenuntergang. Verdammt, mein linker Arm ist auch ab. Wie bediene ich jetzt bloß meine Digitaluhr? Ford, du verwandelst dich in einen Pinguin, lass das bitte. 2 hoch 75.000 zu 1, fallend. Hey, wer bist du? Wo bist du? Was ist hier eigentlich los? Kann man das irgendwie anhalten? Bitte entspannen Sie sich. Sie sind in Sicherheit. Darum geht's doch nicht. Es geht doch darum, dass ich jetzt ein Pinguin bin, der in Sicherheit ist. Und mein Kumpel hier verliert rapide seine Glieder. Schon in Ordnung. Ich hab sie alle wieder. 2 hoch 50.000 zu 1, fallend. Zugegeben, Sie sind ein bisschen länger, als Sie mir normalerweise gefallen, aber... Finden Sie nicht, dass Sie uns eine Erklärung schuldig sind? Willkommen im Sternenschiff Herz aus Gold. Regen Sie sich bitte über gar nichts auf, was auch immer Sie sehen oder hören. Sie werden sich zu Anfang notgedrungen etwas elend fühlen. Denn Sie sind auf einem Unwahrscheinlichkeitslevel von 2 hoch 267.709 zu 1, möglicherweise noch höher, vor dem sicheren Tod gerettet worden. Wir reisen jetzt bei einer Geschwindigkeit von 2 hoch 25.000 zu 1 fallend und stellen die Normalität augenblicklich wieder her, wenn wir wissen, was eigentlich normal ist. Danke. 2 hoch 20.000 zu 1 fallend. Arthur, das ist ja fantastisch. Wir sind von einem Raumschiff mit dem neuen, unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive aufgelesen worden. Das ist ja einfach unglaublich, Arthur. Arthur, was ist denn da los? Ford, da draußen sind unendlich viele Affen, die sich mit uns über ihr Hamlet-Drehbuch unterhalten wollen. Der unendliche Unwahrscheinlichkeitsdrive ist eine begeisternd neue Methode, interstellare Entfernungen ohne das langweilige Herumgelungere im Hyperraum innerhalb weniger Sekunden zurückzulegen. Natürlich kannte man bereits seit geraumer Zeit das etwas einfachere Prinzip, mit dessen Hilfe kleinere Mengen endlicher Unwahrscheinlichkeit hergestellt werden konnten. Und zwar einfach folgendermaßen. Man koppelte die Logikstromkreise eines Submesengehirns Typ Bumblewini 57 an einen Atomvektorenzeichner, der wiederum in einem starken Brownschen Bewegungserzeuger hing, also etwa einem Glas gut gekühlten Bieres. Solche Generatoren wurden oft benutzt, um auf Partys Stimmung zu machen. Man ließ analog zur Indeterminismus-Theorie alle Dessous-Moleküle der Gastgeberin plötzlich sich nach links verschieben. Dieses Prinzip ist zwar in seiner Stringenz von verschiedenen Physikern bestritten worden. Dies jedoch mit dem nicht eben einleuchtenden Argument, hier werde Wissenschaftlichkeit als solche ad absurdum geführt. De facto passt es diesen Leuten nur einfach nicht, dass sie nie zu solchen Partys eingeladen werden. Ein weiterer Rückschlag für diese sogenannten Physiker war das dauernde Scheitern ihrer Bemühungen, einen Apparat zu bauen, der das unendliche Unwahrscheinlichkeitsfeld erzeugt. Mit dessen Hilfe kann nämlich ein Raumschiff die irrwitzigsten Entfernungen zwischen den entlegensten Sternen in 0, nichts zurücklegen. Schließlich stellten sie voll Ingrim fest, dass man so ein Ding im Grunde genommen nicht bauen kann. Daraufhin stellte ein Student, der nach einem langweiligen Tag an der Uni ein Labor ausfegen sollte, folgende Überlegungen an. Wenn so ein Apparat im Grunde genommen unmöglich ist, so handelt es sich logischerweise um eine endliche Unwahrscheinlichkeit. Ergo, so sagte er sich, brauche ich nur exakt auszurechnen, wie groß diese Unwahrscheinlichkeit ist, diese Zahl dann in den endlichen Unwahrscheinlichkeitsgenerator einzugeben, ihm ein Bier, siehe oben, einzuflößen und ihn dann anzustellen. So. Nun denn, damit war es diesem jungen Adepten der Wissenschaft sozusagen aus der hohlen Hand gelungen, diesen längst überfälligen Unwahrscheinlichkeitsgenerator herzustellen. Freilich dürfen wir hier auch nicht die Nachtseiten eines Erfinderlebens verschweigen. Denn kurz nachdem er vom Intergalaktischen Institut mit dem großen Preis für Forschung auf einsamer Spitze ausgezeichnet worden war, wurde er von einer rasenden Horde namhafter Physiker gelyncht. Das Einzige, und das sollten wir alle aus einem solch beklagenswerten Vorfall lernen, was diese Leute wirklich nicht ertragen können, sind Klugscheißer. 5:1, fallend. 4:1, fallend. 3:1, 2:1. Wahrscheinlichkeitsfaktor 1:1. Wir haben Normalität erreicht. Ich wiederhole, wir haben Normalität erreicht. Alles, womit Sie jetzt immer noch nicht fertig werden, ist folglich Ihr Problem. Bitte entspannen Sie sich. Man wird sehr bald nach Ihnen schicken. Was sind denn das für Leute? Trillian? Halt, zwei so Typen, die wir im Weltraum aufgelesen haben. Im Sektor ZZ9, Plural Z Alpha. Ja, ist ja wirklich sehr nett von dir, Trillian. Trillian. Aber hältst du das im Augenblick auch wirklich für schlau? Ich meine, schließlich sind wir auf der Flucht und so weiter. Die Polizei der halben Galaxis ist hinter uns hier. Wir halten an und nehmen ein paar Anhalter mit. Okay, 10 Pluspunkte von 10 möglichen für guten Stil. Aber ein paar Millionen Miese für Gutmütigkeit. Nicht? Seyfert, sie schwebten völlig schutzlos im Weltraum rum. Hättest du sie etwa sterben lassen? Naja, an sich nicht, aber... Und außerdem habe ich sie gar nicht mitgenommen. Das hat das Schiff ganz von allein gemacht. Was? Während wir im Unwahrscheinlichkeitsdrive waren. Das ist ja unglaublich. Nein, das ist nur sehr, sehr unwahrscheinlich. Komm, mach dir wegen der Fremden keine Sorgen. Ich nehme an, das sind halt einfach zwei so Typen. Ich schicke den Roboter hin, der soll sie herholen. Hey, Marvin? Ihr solltet vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass ich sehr niedergeschlagen bin. Oh, Gott. Na fein. Hier habe ich was für dich zu tun. Da kommst du ein bisschen auf andere Gedanken. Das funktioniert ja doch nicht. Mir geht viel zu viel im Kopf rum. Marvin. Ist ja schon gut. Was soll ich machen? Geh runter zum Einstiegskanal Nummer 2 und bring die beiden Fremden gut bewacht hierher. Ist das Alles. Ja. Macht mir aber bestimmt keinen Spaß. Sie verlangt von dir nicht, dass es dir Spaß macht. Du sollst es einfach tun, verstanden? Schon gut. Ich mach's ja. Na großartig. Na großartig. Wunderbar. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ich geh euch doch nicht etwa auf die Nerven? Nein, nein, Marvin, überhaupt nicht, wirklich. Ich hätte nicht gerne das Gefühl, dass ich euch auf die Nerven ginge. Nein, mach dir darüber keine Sorgen. Verhalte dich einfach ganz natürlich. Dann ist alles in bester Ordnung. Und es macht euch ganz bestimmt nichts aus. Nein, nein, nein. Es gehört doch einfach mit zum Leben. Leben? Erzählt mir bloß nichts vom Leben. Oh, ich glaube, ich ertrage diesen Roboter nicht mehr lange, Seyfert. Die Enzyklopädie Galactica definiert den Roboter als technische Apparatur, die dazu dient, dem Menschen die Arbeit abzunehmen. Die Marketingabteilung der Sirius Kubernetes Corporation hingegen definiert den Roboter als Plastikfreund für schöne Stunden. Der Reiseführer per Anhalter ins All definiert seinerseits die Marketingabteilung der Sirius Kubernetes Corporation als hirnlose Irre, die zuerst an die Wand gestellt werden, wenn die Revolution kommt. Denkwürdigerweise wurde jedoch schon in einem Exemplar der Enzyklopädie Galactica, das uns durch einen Zeitsprung aus der 1000 Jahre entfernten Zukunft überkommen ist, die Marketingabteilung eben jener Sirius Kubernetes Corporation präzise definiert als hirnlose Irre, die zuerst an die Wand gestellt wurden, als die Revolution kam. Alles klar. Oder? Ich glaube, das Schiff hier ist nagelneu. Woran siehst du denn das? Hast du irgendeinen komischen Apparat, mit dem du das Alter von Metallen messen kannst? Nein, ich habe nur diese Werbebroschüre auf dem Fußboden gefunden. Das Universum kann Ihnen gehören und das für nur 5. Junge, Junge, die Nullen gehen ja über eine ganze Menge Seiten. Da haben wir es. Ather-Dollars. Aha, siehst du, ich hatte recht. Sensationeller Durchbruch in der Unwahrscheinlichkeitsphysik gelungen. Wenn die Geschwindigkeit des Raumschiffs die unendliche Unwahrscheinlichkeit erreicht, durchfliegt es nahezu gleichzeitig jeden denkbaren Punkt in jedem denkbaren Universum. Sie wählen Ihr ganz persönlichen Wiedereintrittspunkt. Andere Regierungen werden platzen vor Neid. Mann, das ist ja superklasse. Oh, es sieht auch verdammt viel besser aus als dieses lumpige Vogonschiff. So habe ich mir ein Raumschiff immer vorgestellt. Alles strahlend weiß, blinkende Lämpchen, alles... Oh, was wohl passiert, wenn ich auf diesen Knopf drücke? Ich würde es nicht machen. Oh, was ist passiert? Das Schild da, Leuchtschrift, lies doch. Bitte nicht noch einmal auf diesen Knopf drücken. Von der Kybernetik machen Sie besonders viel her. Hier, die neue Roboter- und Computergeneration der Sirius Kubernetes Corporation wurde mit den neuen EMP-Eigenschaften ausgerüstet. EMP, was heißt das denn? Das heißt echtes menschliches Persönlichkeitsbild. Klingt ja grässlich. Ist es auch. Was? Guten Tag. Grässlich. Es ist alles absolut grässlich. Bloß nicht darüber reden. Seht euch an, was auf dieser Tür steht. Alle Türen in diesem Raumschiff sind heiter und fröhlich gestimmt. Es ist ihnen eine Freude, sich für sie zu öffnen und eine große Befriedigung, sich wieder zu schließen und zu wissen, dass sie gute Arbeit geleistet haben. Widerlich, nicht? Kommt mit. Ich habe den Auftrag, euch in die Kommandozentrale zu bringen. Seht mich an, ein Gehirn von der Größe eines Planeten. Und man verlangt von mir, euch in die Kommandozentrale zu bringen. Nennt man das vielleicht berufliche Erfüllung? Ich jedenfalls tu's nicht. Entschuldige bitte, aber welcher Regierung gehört das Raumschiff hier eigentlich? Guckt euch diese Tür genau an. Gleich geht sie wieder auf. Ich merke das schon an der unerträglichen Arroganz, die sie plötzlich ausstrahlt. Kommt mit. Stets gern zu Diensten. Dank sei der Marketingabteilung der Sirius Kybernetik Corporation. Und welcher Regierung gehört das Raumschiff hier? Wir wollen Roboter mit echtem menschlichem Persönlichkeitsbild bauen, sagten sie. Und an mir haben sie das ausprobiert. Ich bin der Prototyp mit Persönlichkeitsbild. Das merkt man doch, oder? Ich hasse diese Tür. Ich gehe euch doch hoffentlich nicht auf die Nerven, oder? Und welcher Regierung gehört das? Es gehört überhaupt keiner Regierung. Es ist geklaut worden. Geklaut? Geklaut. Von wem denn? Von Seyfert Beeblebrox. Seyfert Beeblebrox? Pardon. Hab ich was Falsches gesagt? Entschuldigt, dass ich atme. Was ich sowieso nie tue, deshalb weiß ich gar nicht, warum ich mir die Mühe mache und es sage. Oh Gott, ich bin so deprimiert. Hier haben wir schon wieder so eine selbstgefällige Tür. Ja, das Leben. Erzählt mir nichts vom Leben. Davon hat doch überhaupt keiner geredet. Heißt er wirklich Seyfert Beeblebrox? Es folgen jetzt die Nachrichten auf der Sub-Ätherwelle, die Sie rund um die Uhr und rund um die Galaxis empfangen können. Und dazu begrüßen wir mit einem herzlichen Hallo alle intelligenten Lebensformen überall im All und auch alle anderen da draußen. Hauptsache ist, ihr haut die Klamotten immer hübsch kräftig zusammen, Jungs. Und die fetteste Schlagzeile heute Abend ist natürlich die sensationelle Entführung des Raumschiff-Prototyps mit dem neuen Unwahrscheinlichkeitsdrive durch keinen anderen als Seyfert Beeblebrox. Die Frage, die sich dann natürlich jeder stellt, lautet: Ist der große Z jetzt endgültig weggetreten? Beeblebrox, der Mann mit den drei Händen und den zwei Köpfen, der Erfinder des pangalaktischen Donnergurglers, der Ex-Hochstapler und galaktische Teilzeitpräsident, den Exzentriker Galumbitz einmal den größten Knaller seit dem Urknall nannte, der vor kurzem nun schon zum 7. Mal hintereinander zum schlechtest gekleideten fühlenden Wesen des Universums gewählt wurde, weiß er diesmal eine Antwort? Wir fragten seinen persönlichen Gehirnwartungsexperten Gek Halfrunch. Na ja, wissen Sie, Seyfert ist nur halt mein Sohn, ja? Warum schaltest du denn aus? Seyfert, mir ist gerade was eingefallen. Ja, und? Wir haben die beiden Jungs doch im Sektor. Oh, Seyfert, nimm bitte deine Hand von meinem Knie. Die andere auch. Danke, die dritte auch bitte. Die habe ich mir doch nur für dich wachsen lassen. Trillian, ist das klar? Hat mich 6 Monate gekostet, aber jede Minute hat sich gelohnt. Wir haben die beiden im Sektor ZZ9 Plural Z-Alpha aufgelesen. Sagt dir das irgendwas? Ehrlich gesagt, nein. Das ist dort, wo du mich auch mal mitgenommen hast. Warte mal, ich zeig dir es auf dem Monitor. Genau da. Ja, richtig. Das ist ja nicht zu glauben. Wie sind wir denn ausgerechnet dahin gekommen? Unwahrscheinlichkeitsdrive. Wir durchfliegen gleichzeitig jeden Punkt des Universums, das weißt du doch. Ja, aber dass wir sie ausgerechnet dort aufgelesen haben, ist ja wirklich ein zu komischer Zufall. Das würde ich gerne mal durchrechnen. Computer! Hallo, Freunde. Oh Gott. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich dazu da bin, Ihre Probleme zu lösen, egal um was es sich handelt. Ich glaube, ich nehme doch lieber ein Stück Papier. Aber klar, ich verstehe. Sollten Sie mal wieder... Schnauze! Okay. Trillian, hör mal. Das Schiff hat Sie ganz von alleine aufgenommen. Stimmt das? Damit haben wir bereits einen hohen Unwahrscheinlichkeitsfaktor, dass Sie ausgerechnet in diesem speziellen Raumsektor aufgegabbelt wurden, liefert uns einen zweiten hohen Unwahrscheinlichkeitsfaktor. Ja. Dazu kommt, dass Sie keine Raumanzüge anhatten. Mhm. Also nahmen wir Sie innerhalb der alles entscheidenden 30-Sekunden-Spanne auf. Und dazu habe ich hier noch einen Vermerk. Zieh alles zusammen und wir haben die totale Unwahrscheinlichkeit des... Das ist zwar ganz schön riesig, aber nicht unendlich. Bei welcher Geschwindigkeit genau haben wir sie aufgenommen? Auf dem unendlichen Unwahrscheinlichkeitslevel. Da haben wir ja noch eine gewaltige Unwahrscheinlichkeitslücke zu füllen. Die beiden sind doch eben mit dem verdammten Roboter auf dem Weg hierher, nicht wahr? Kriegen wir sie nicht auf irgendeinen Überwachungsmonitor? Möchte ich annehmen. Und dann habe ich natürlich noch diese grässlichen Schmerzen in allen Dioden hier unten auf der linken Seite. Ach, wirklich? Oh ja. Ich meine, ich habe darum gebeten, dass man sie auswechselt. Aber es hört ja keiner zu. Das kann ich mir vorstellen. Großer Gott, das ist ja nicht zu glauben. Mann. Safe. Das glaube ich einfach nicht. Das ist doch wirklich so fantastisch. Guck doch mal, Trillian. Ich drücke einfach auf diesen... Stimmt irgendetwas nicht? Aber ganz im Gegenteil. Ich denke, ich warte einfach in der Kabine. Bin gleich wieder da. Na, das wird ja großartig. Ich werde dermaßen cool an die Sache rangehen, dass es einen vegetarischen Schneemolch nervös macht. Das ist ja einfach fantastisch. Ich bin so ungeheuer cool. Für guten Stil bekomme ich ein paar Millionen Punkte. Von 10 möglichen. Na dann, amüsier dich mal, Seyfried. Ich kapiere nicht ganz, was so fantastisch sein soll. Ich gehe mal ein bisschen Polizeifunk auf der Sub-Aether-Welle hören. Stets gern zu Diensten. Okay. Welcher ist der lässigste Stuhl, auf dem man mich bei der Arbeit überraschen könnte? Der da. Ich nehme an, ihr wollt jetzt mit den Fremden reden. Soll ich mich so lange in eine Ecke setzen und vor mich hinrosten? Oder soll ich gleich hier, wo ich stehe, auseinanderfallen? Führ sie doch bitte rein, Marvin. Hallo Ford, wie geht's? Schön, dass du mal reinschneist. Seyfried, schön dich zu sehen. Du siehst gut aus, der Extraarm steht dir. Nettes Schiff, das du dir geklaut hast. Hey, willst du damit sagen, du kennst den Burschen da? Kennen? Er ist... Oh, Seyfried, das hier ist mein Freund Arthur Dent. Ich habe ihn gerettet, als ein Planet in die Luft ging. Na klar, hallo Arthur. Schön, dass ich es geschafft habe. Und das hier, Arthur, ist mein... Wir kennen uns. Bitte? Oh, tatsächlich... Wie meinst du, dass ihr kennt euch? Das hier ist Seyfried Beeblebrox von Beta Geuze 5, nicht wahr? Nicht irgendein verdammter Martin Smith aus Croydon. Ist mir Schnuppe, wir kennen uns. Stimmt's, Seyfried? Oder soll ich lieber Phil sagen? Was? Da müssen Sie mir schon ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich habe ein schrecklich schlechtes Atemgedächtnis. Du, Ford... Es war auf einer Party. Das möchte ich bezweifeln. Reiß dich bitte zusammen, ja, Arthur? Eine Party vor 6 Monaten auf der Erde, England, London, Islington... Oh, diese Party. Seyfried, du willst damit doch hoffentlich nicht andeuten, dass du auch auf diesem miesen kleinen Planeten warst, oder? Nein, natürlich nicht. Schön, ich kann mal kurz vorbeigeschaut haben, als ich woanders hin wollte. Was soll das alles, Arthur? Auf dieser Party war ein Mädchen. Ich hatte sie schon seit Wochen im Visier. Schön, charmant, zum Verrücktwerden, intelligent, alles, worauf ich gewartet hatte. Ich bringe also den ganzen Abend damit zu, mich vorsichtig an sie ranzumachen und gerade als ich für ein paar zärtliche Augenblicke mit ihr allein bin, kreuzt dein Freund hier auf und sagt, Hallo, Puppe, wenn dich der Kerl hier langweilt, dann red doch lieber mit mir, ich bin von einem anderen Stern. Ich habe sie nie wieder gesehen. Was, Seyfried? Ja, er hatte bloß 2 Arme und nur einen Kopf und nannte sich Phil, aber... Aber du musst doch zugeben, dass er wirklich von einem anderen Stern war, Arthur. Ach, du meine Güte. Trisha McMillan, was machst du denn hier? Dasselbe wie du, Arthur. Ich habe jemanden gefunden, der mich ein Stück mitgenommen hat. Schließlich mit einem Doktor in Mathe und einem in Astrophysik blieb mir nur das hier oder mich jeden Montag nach Arbeitslosenunterstützung anstellen. Was tut da ein armes Mädchen? Entschuldige, dass ich dich bei dem Mittwochlunch versetzt habe, aber ich saß den ganzen Morgen in einem schwarzen Loch. Oh Gott. Ford, das ist Trillian. Trillian, das ist mein Halbcousin Ford. Wir haben drei gleiche Mütter. Trillian, passiert sowas jedes Mal, wenn wir den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive einschalten. Sehr wahrscheinlich, fürchte ich. Seyfried Beaverbrooks, jetzt hast du dir aber einen sehr großen Drink verdient. Beaverbrooks, Seyfried, jetzt hast du dir aber wirklich einen sehr großen Drink verdient. Prost. Prost. Werden unsere Helden endlich einen netten, entspannten Abend genießen können? Wie werden sie mit ihrer neuen gesellschaftlichen Rolle fertig? Überleben sie den gefährlichen Raketenangriff, der 3 Minuten nach Beginn der nächsten Sendung gegen sie unternommen wird? Sie erfahren es im erregenden 3. Teil von Der Anhalter ins All. Das war der 2. Teil von Douglas Adams, Per Anhalter ins All. Zur Musik von Frank Duval und unter der Regie von Ernst Wendt sprachen das Buch Rolf Boysen. Felix von Manteuffel sprach den Arthur Dent und Markus Boysen den Ford Prefect. Klaus Löwitsch war Seyfried Beeblebrooks. Barbara Freier, unsere Trillian. Peter Lühr, der Wogon-Kommandant. Martin Flochinger, Marvin, der melancholische Roboter. Ignaz Kirchner, Eddie, der Computer. Und als Super-Äther-Galaxis-Reporter Jürgen Herrmann sowie Joachim Höppner, die Wogon-Wache. Die deutsche Übersetzung besorgte Benjamin Schwarz. Ton und Technik Günter Hess, Jörg Scheuermann und Christine Koller. Aufnahmeleitung Alexander Malachowski. Es war ja noch das kleine, pelzige Wesen aus dem Krebsnebel mit dabei. Ja, mir hat's wirklich gefallen. Wo's metaphysisch war, war's besonders eindrucksvoll. Hallo, Freunde! Hier spricht noch einmal Eddie, Ihr Bordcomputer. Ich wollte bloß schnell sagen, wir schwenken jetzt in die Umlaufbahn um den sagenhaften Planeten Magrathea ein. Entschuldigung, dass ich Sie in Ihrem gemütlichen Lauschestündchen unterbrochen habe. Lassen Sie sich's gut gehen. Ciao, bis zur nächsten Folge. Wegen eines Zeitsprungs wird die Sendung 1951 im Vormittagsprogramm wiederholt. war Folge 2. Bevor es weitergeht, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Hi, ich bin Caro. Und ich bin Miguel. Und wir machen zusammen den Podcast Too Many Tabs. Wir treffen uns hier jeden Mittwoch, um zusammen unsere Tabs zu schließen. Genau, Caro und ich fallen regelmäßig in richtige Rabbit Holes im Internet und wollen das natürlich alles mal ausgiebig besprechen. Das ist bei mir zum Beispiel das Thema Zauberer, die bei ihren Tricks gestorben sind. Ich habe aber auch in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, warum, wie, welche Tiere im Krieg eingesetzt werden. Ich habe mich mit verrückten Teambuilding-Maßnahmen beschäftigt und damit, welche Songs wir von der Erde aus schon ins Weltall geschickt haben. Also uns gehen die Rabbit Holes und offenen Tabs nie aus. Hört doch einfach mal rein in der ARD Audiothek. Und überall da, wo ihr Podcasts hört. Bis bald. Tschüss.